sitze hier, denk an dich und frag mich, wo du gerade bist. In welcher Stadt, in wessen Arm und ob du mich manchmal vermisst. Vielleicht waren wir zu jung oder einfach zu dumm, um zu sehen, wie gut es ist. Ich konnte es damals nicht wissen, doch ich werd dich nie vergessen, wo immer du auch bist. Ich bin da und ich schenk dir die Welt, wenn du willst. Ich bin da und ich fange dich auf, wenn du fehlst. Ich bin da und ich trag dich, wenn du müde bist. Wenn du zweifelst, dann glaub ich an dich. Ich hab noch immer das Bild von uns beiden im Kopf und frag mich, was du gerade machst. Kommt mir wie gestern vor, deine Hand in meiner. Ich seh dich noch vor mir, wie du lachst. Vielleicht waren wir zu jung oder einfach zu dumm, um zu sehen, wie gut es ist. Ich konnte es damals nicht wissen, doch ich werd dich nie vergessen, wo immer du auch bist. Ich bin da und ich schenk dir die Welt, wenn du willst. Ich bin da und ich fange dich auf, wenn du fehlst. Ich bin da und ich trag dich, wenn du müde bist. Wenn du zweifelst, dann glaub ich an dich. Ich bin da, ich bin da, ich bin da für dich. Wenn der Sturm aufzieht, du den Weg nicht siehst, wenn du dich kaum noch weißt. Wenn die Nacht anbricht und du schlaflos bist, wenn du wen zum Reden brauchst, ich bin da, ich bin da für dich. Und ich schenk dir.